Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Tja, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Autogeschichten. Und dabei soll es schwerpunktmäßig nicht um Autofellatio gehen, sondern ich frage euch, was ist euch im Auto, in einem Auto schon alles passiert? Was habt ihr dort gemacht? Was habt ihr dort erlebt an außergewöhnliche Sachen? Und was habt ihr wegen eines Autos schon alles angestellt? Und überhaupt, wie wichtig ist euch das Auto oder irgendein Auto? Also, Autogeschichten, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0130 2911 oder die Faxnummer 0130 11 51 22. Herzlich willkommen, Tatjana, 26 Jahre alt. Hallihallo. Hallihallo. Kurze Frage vorweg. Du warst in der Harald-Schmidt-Show und hast da so ein schickes Paillettenetz angehabt. Wieso hast du das abends wieder ausgezogen? Das stand ja echt super. Will ich dir sagen, weil wir an dem Abend hier so ein so sehr ernstes Thema hatten und da schien mir das ein bisschen sehr abwegig, da so glitzernd hier zu sitzen. Ja. Ich zieh's auch morgen an. Ist einzusehen. Ja, mach das mal. Okay. Also, Thema Auto. Ja. Ich hatte meinen ersten Freund, so als ich 14, 15 war. Aha. Und das war ein absoluter Autofetischist. Also er fuhr so einen Audi 80, tiefer gelegt, dunkelgetönte Scheiben, Fuchsschwanz an der Antenne und ja, Subwoofer gab es damals noch nicht, aber was so Megaboxen und also alles vom Feinsten. Also Richtung Manta. Ja, aber war halt ein Audi 80. War ein Audi, ja, ja. Aber so von der Ideologie her ein Manta. Ja, kann man so sagen. Und ich war dummerweise halt in diesen Typen verknallt damals. Ja. Und es war dann so, dass leider auch mein erstes Mal in diesem blöden Auto dann stattfand. Mit ihm? Mit ihm, ja. Und das war einfach horrormäßig. Warum? Das war total ätzend. Ja, erstmal, wir fuhren dann halt irgendwie nachts raus in so einen Baggersee und ja, was weiß ich, Musik, Klassik und alles wunderschön. Und er fing dann an so zu fummeln und ja, und wollen wir nicht und jetzt. Und ich habe ihm dann erzählt, nee, also das erste Mal möchte ich schon ganz gerne irgendwie im Bett verbringen und ja, aber meine Eltern und da könnte ja jederzeit jemand reinkommen und guck mal, ich hätte so schicke Lammfellüberzüge und ist doch total kuschelig und die Scheiben sind auch dunkler und kann doch keiner reingucken. Naja, und da hat er mich dann halt bequatscht und dann wurden halt die Sitze so zurückgeklappt und... Und die konnte man ganz runterdrehen beim Audi 80 damals? Ja, konnte man, genau, da waren an der Seite diese Drehgriffe und die gingen dann halt zurück. Und dazu gab es immerhin klassische Musik? Ja, doch. Wundert mich. Kein Disco? Nein, nein, er hatte das also dann wohl doch schon geplant. Ja. Die Kondome waren dann gleich vorne im Handschuhfach. Aber die kamen nicht automatisch raus auf Knopfdruck? Nein, nicht im Audi 80. Das ist, wie gesagt, 12 Jahre her, damals gab es das alles noch nicht. Und es war halt einfach mega ätzend, das war unbequem und der Sitz machte halt bei jeder Bewegung dann so typische knatschende Geräusche. Und also ihm ging da also richtig einer bei ab, weil es war halt sein Auto und sein ganzer Stolz. Und der Packung der Kondome nachzuurteilen, das war so eine Megapackung, war ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt die Erste. Naja, und stellte sich dann also hinterher auch heraus, dass er eben schon mit einer anderen Frau auch in diesem Auto eben was hatte. Mhm. Und es war halt immer nur in diesem Auto. Also er wurde nur geil im Audi 80? Ja. Mal überspitzt auch. Fürchterlich, wirklich. Er hatte, also wenn er Mittagspause hatte, andere Leute gingen raus, wenn die Frühlingssonne kam, setzten sich irgendwo ins Grüne und er fuhr dann halt los, Wagen, Stulle, Kaffee und setzte sich in sein Auto, auch zum Musik hören. Es passierte alles in diesem Auto. Ein wirklicher Fetischist, ne? Was das kann man so sagen. Und das koppelte er dann auch noch mit seinem eigenen Sex? Also war das der Fetischismus da wirklich dann potenziert, ne? Ja, aber es war halt ganz normaler Standardsex. Also ich unten, er oben. Mhm. Und das ging auch ruckzuck. Also nach anderthalb Minuten war die Sache über die Bühne, für ihn zumindest. Und so sind deine Erinnerungen jetzt an dein erstes Mal? Du denkst an einen tiefer gelegten Audi 80. Also es war wirklich fürchterlich. Gab es denn mit diesem besagten Mann nochmal irgendwas für dich Angenehmeres außerhalb des Autos? Also es passierte dann einmal nochmal in einer Badewanne. Mhm, ist es schon besser? Nur, ich meine, wenn man gerade anfängt, ist das auch nicht so das Wahre. Stimmt, ja. Da muss man schon ein bisschen trainierter sein. Ja, das habe ich inzwischen auch gemerkt. Also inzwischen macht es auch Spaß im Auto, aber Nee, also wirklich, das erste Mal war horrormäßig und also wie gesagt, mit der Manta-Ideologie lagst du gar nicht so verkehrt. Also solche Typen sind mir heute echt ein Gräuel. Tatjana. Ja. Danke für den Anruf. Mach's gut. Tschüss. Okay. Ciao. Tom, 23. Hallo. Hallihallo. Hast du auch ein Auto? Hab ich, ja. Hast du. Und du hast eine bestimmte Autogeschichte, vermute ich mal. Hab ich eigentlich nicht, nee. Hast du nicht? Eine bestimmte Automarke. Eine bestimmte Automatik? Nein, eine Automarke. Eine bestimmte Automarke. Rate mal welche. Ja, wahrscheinlich ein Manta. Richtig. Ist das wahr? Im Ernst, ist es wahr? Ja, es ist wahr. Erzähle uns allen doch, ich habe noch nie, ehrlich, ich habe noch nie in meinem Leben mit einem Manta-Fahrer gesprochen. Ich kenne nur 100.000 Witze und Vorurteile, böse Vorurteile, aber habe noch nie so einen netten Mann jetzt am Telefon gehabt wie dich. Warum ein Manta? Ja, die Vorurteile kenne ich auch und ich kenne auch die Witze, aber also ich kann auch zum Teil drüber lachen, aber es gibt auch normale Manta-Fahrer. Lieber Manta, einfach mal erzählen. Lieber Manta-Fahrer Tom, bitte unbedingt das Radio oder den Fernseher ganz runterdrehen, den Ton. Sonst haben wir ständig einen Widerhall. Jetzt wird's besser sein. Jetzt ist es viel besser, ja. Du bist ein ganz normaler Manta-Fahrer. Erzähl uns, warum du Manta fährst. Ich fahre Manta, ich würde auch ein anderes Auto fahren, aber es gibt für mich in der Welt eigentlich kaum, was heißt bessere oder, ja, eigentlich bessere Autos als die Mantas. Was ist denn da so besonders gut dran? Das Aussehen, das Design. Ich weiß nicht, kennst du Ford Capri? Ja, klar, kenne ich noch. Das würde ich noch akzeptieren. Also ich bin nicht auf Manta eingeschossen. Mir gefällt auch ein Capri zum Beispiel. Ja. Aber was anderes stellt die Automobilbranche zurzeit für mich nicht her. Hast du eine Freundin? Habe ich. Ist die blond? Nein, ich finde, ja, na gut, na, so zwischen dunkelblond und hellbraun. Ist sie eine Friseuse? Aber wenn du das so machst, ist sie auch blond. Ist sie eine Friseuse? Nein, ist sie nicht. Sie studiert. Ach ja. Kann ich mir vorstellen, dass man als Manta-Fahrer vielen direkt auch den Vorurteilen begegnet, draußen auf der Straße. Ist das so? Also die Vorurteile sind da, aber ich finde es eher lustig als belästigend. Bist du schon mal richtig doof angequatscht worden deshalb? Eigentlich nie. Weil das Image ist ja auch, dass der Manta-Fahrer an sich nicht gerade so der hellste ist, ne? Das weiß ich, aber damit kann ich leben, denn sowas äußert sich für mich nicht in irgendwelchen Witzen, sondern in Gesprächen und da habe ich eigentlich keine Probleme. Ja, nur ist der Manta ja schon ein Auto, was schon lange vom Markt ist. Ich weiß gar nicht, wann die ausgelaufen sind, die Modelle. Lange schon, ne? Ja, Gott sei Dank ist der vom Markt. Der läuft schon unter Oldtimer. Genau wie der Ford Capri übrigens auch. Genau. Dieses heißt ja, dass du da sehr viel auch an Zeit und Geld wahrscheinlich investierst, damit die Karre läuft, ne? Richtig. Aber das ist, wie gesagt, ein Hobby von mir. Andere Leute spielen Tennis oder kaufen sich ein Pferd. Dafür gebe ich gern Geld aus, muss ich ehrlich sagen. Kannst du so über den Daumen sagen, was dich dein Manta im Monat kostet? So an Besonderheiten, die man da noch immer wieder reinpumpen muss? Also auf den Monat umzurechnen ist es schwierig, aber so wenn man mal so hinbaut, wie ich ihn jetzt dastehen habe, sind es bestimmt 10.000, 15.000 Mark. Und monatlich, oder sagen wir mal im Jahr, die laufenden Kosten ab 1. April, wo jetzt die neue Steuer kommt, schätze ich mal, wenn es auch nochmal so um die 3.000, 4.000 Mark sein, ohne Reparaturen. Also da kommt eine ganze Menge zusammen. Und wenn all die Jahre zusammenzählt, die du da rein schon gebuttert hast, da wird eine ganze Stange Geld rauskommen, ne? Das ist richtig, aber wie gesagt, die Leute, die das kritisieren, sollen sich mal selber fragen, was sie für Hobbys haben, wofür sie Geld ausgeben. Was ist, kennst du einen richtig schönen Manta-Witz? Sicherheit, wenn du mich noch so quälst, keinen erzählen. Und ich hoffe mal, ich baue mal auf deine, wie soll ich sagen, auf dein Bewusstsein für diese Sendung, dass du jetzt auch keinen erzählst. Ich würde so gerne einen erzählen, wenn das ich dann weiß ich. Ich bin doch ich weiß. Meinung, die Sendung mindestens 20 Witze auf Lager hast. Aber die jetzt zu bringen, wäre zu flach für Jürgen Domian. Nein, ich würde sie sofort bringen. Glaub's mir, wenn ich sie auf Lager hätte. Ich bin ein super schlechter Witzeerzähler. Ich habe hier nur einmal einen Blondinenwitz erzählt und den habe ich auch schon wieder vergessen. Ich kann's einfach nicht. Eine Frage aber noch. Wir hatten gerade das Thema flachgelegter Audi 80 und Sex und sowas. Gab es in deinem Manta auch schon einige Sexgeschichten? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin seit fast 7 Jahren mit einem Mädchen liiert und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ja, es hätte ja sein können mit dem Mädchen. Auch nicht. Auch nicht. Mein also Auto nicht. Ich meine, mein Auto mit Sicherheit nicht. Dein Auto bleibt sauber. Mein Auto bleibt sauber. Und die Freundin mag den Wagen auch oder ist sie da bisweilen sogar eifersüchtig drauf? Zum Teil schon, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt so klischee-mäßig sein, also Tag und Nacht auf sein Auto verwendet. Wenn was zu machen ist, mache ich es. Ich fahre es einmal in der Woche und das war's. Mhm. Also ich, in der Wichtigkeit Freundin und Auto möchte ich mich nicht äußern, aber es klappt beides ganz gut. Doch, du musst doch bleiben. Du musst dich äußern. Was ist wichtiger, der Manta oder die Freundin? Die fast blonde Freundin. Das fast blonde habe ich überhört, aber das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also wirklich? Ist es schwer? Ich möchte es mal so beantworten. Ich könnte weder ohne meinen Manta noch ohne diese Freundin leben. Ach du Scheiße, das ist aber krass, was du jetzt gesagt hast. Da möchte ich möchte nicht deine Freundin sein. Ich glaube, ich würde den Manta hassen. Ja, gut, ist die Frage. Autoliebhaber würden sagen, sie würden lieber mein Auto als meine Freundin sein. So, jetzt hören wir aber auf, sonst werden wir hier frauenfeindlich. Und das wollen wir überhaupt nicht. Ich möchte bloß mit diesem Anruf, also wirklich die Manta-Fahrer, das Klischee, es ist nicht so. Es gibt einfach Leute, die Autos und Oldtimer, dazu zählt der Manta einfach. Ja. Das ist bewiesen, also ist auf Dokumenten nachzulesen. Vielleicht schon. Nehmen und vielleicht heiraten, oder sonst was. Ja, aber vielleicht fühlen sich einige doch jetzt in den Klischees so ein bisschen bestätigt, nach dem, was du jetzt von deiner Freundin und dem Manta gesagt hast. Egal, schön, dass du durchgekommen bist. Okay. Und viel Spaß mit der Manta und mit der Frau natürlich auch. Alles klar. Tschüss, Jürgen. Tschüss. Jetzt ist die Heike dran. Ja. 31 Jahre. Ja. Stimmt, ne? Ich kann dich unheimlich schlecht hören. Jetzt ist die Leitung auf einmal sehr schlecht geworden. Das ist immer am Anfang so und wir schaukeln uns dann so hoch. Das ist das Vorspiel. Jetzt wird es gleich viel besser. Ja, also Heike. Meine Geschichte hat nichts mit Sex zu tun und auch nichts mit einem bestimmten Auto. Ja. Ich habe noch nie eins gehabt. Als junge Frau von 31 Jahren noch ja. Ein Auto gehabt. Ja, ich wohne am Stadtrand von Köln und da ist man ganz gut so mit Öffentlichen bedient. Das oder stimmt. Mit dem Fahrrad. Ja, das stimmt. Naja, aber die Story, die spielte sich ab, als ich so ungefähr 11 Jahre alt war, also schon ziemlich lange her. Und ich weiß auch nicht, ob es zu der Zeit schon Verkehrsfunk gab. Also ich meine jedenfalls nicht. Und es war folgendes, wir waren auf einer Fahrt vom Urlaub. Meines Erachtens war es in Italien oder in der Schweiz, jedenfalls da, wo es ein bisschen hügelig ist. Und wir fuhren hinter einem Laster und mein Vater setzte an auf einer zweispurigen Autobahn, um den zu überholen. Mhm. Und da geht der Laster auch rüber nach links. Mhm. Übelste Situation. Ja. Und mein Vater fing an zu fluchen und ging wieder nach rechts rüber. Und nach einer Minute oder so hat das nochmal gemacht und der Laster wieder nach links. Also der wollte uns nicht vorbeilassen, offensichtlich. Ach, eine Boshaftigkeit. Ja, wir wussten nichts. Also sowas hatten wir da nicht erlebt. Ja, ja. Und das hat sich dann zwei oder dreimal abgespielt. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, als mein Vater dann das letzte Mal wieder nach rechts rüber ist und der Laster wieder vor uns war auf der rechten Spur, zischt an uns ein Geisterfahrer vorbei. Ach. Und das war quasi, als bleibt das Herz stehen. So, das war, ich kann das gar nicht wiedergeben. Ich habe das noch so im Gedächtnis. Und Minuten später, wir waren alle wie in Trance ungefähr. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir auf dem Parkplatz angehalten haben, um uns von dem Schock zu erholen. Auf jeden Fall, der Lastwagenfahrer war weg. Der war vergessen von uns und bestimmt erst 20 Minuten später, da meinten wir dann, Mensch, wir hätten uns doch die Autonummer merken können, um uns mal zu bedanken. Mhm. Weil das war offensichtlich, dass der den gesehen hat und uns beschützen wollte. Ach so, meinst du, dass der das von oben irgendwie wahrgenommen hat? Ja, ich nehme an, durch diese Hügellandschaft und weil die höher sitzen. Und die haben ja auch CB-Funk damals schon gehabt, diese Brummifahrer. Ah ja, naja, das kann sein. Der vielleicht Bescheid hatte von anderen. Mhm. Und ich bin aber auch ziemlich sicher, dass der den aus der Entfernung schon hat kommen sehen. Mega Schock, ne? Ja, ich habe das Gott sei Dank auch noch nie erlebt, dass ich einen Geisterfahrer gesehen habe auf der Autobahn oder so mitbekommen, hautnah mitbekommen, wie du das gerade erzählt hast. Mhm. Aber das sitzt tief und das ist ja lange her und du hast es immer noch so gut in Erinnerung. Ja. Ja. Ich musste auch irgendwie in gewissen Abständen immer wieder dran denken, dass ich mich total gerne bei diesem Mann bedankt hätte. Ja. Grüßen wir einfach an dieser Stelle von Herzen alle Brummifahrer. Ja, ne? Meinst du, die hören uns zu? Ja, sehr viele, die jetzt auf den Autobahnen hängen. Wir hängen ja auch am Radio, das heißt, das Fernsehen hängt hier am Radio, eine Radio- und Fernsehsendung ist ja, das. Ja, ich höre dich eigentlich immer nur im Radio. Ja, siehst du, dann weißt du es ja auch. Und es gibt sehr, sehr viele Autofahrer, die nachts zuhören, so auch die Brummifahrer. Also, liebe Brummifahrer, ich bedanke mich für alle, die sowas mal getan haben oder noch tun werden. Das ist wirklich ein ganz toller Dienst. Ich schließe mich an. Heike, danke für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüss. Dir. Tschüss. Ciao. Dennis oder Denise, 27? Dennis. Ein Mann. Ein Mann, genau. Schönen guten Abend, Domian. Guten Morgen, Dennis. Ja, morgen, ja. So, jetzt aber zum Auto. Ja, zum Trabi. Ich bin Trabi-Liebhaber. Ja. Wir haben vor 3 Jahren in Magdeburg hier einen Trabant-Club gegründet, ein paar Kumpels und ich. Ja. Und ja, seitdem geht das so vor sich hin. Wir das ist regelmäßig ja ein Mythos, ne? Der Trabi. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe neulich mal irgendwo in der Zeit, im Fernsehen habe ich so einen Bericht gesehen, wo es so ein bundesdeutsches Treffen gab von Trabi. Warst du dabei? Gar? Ich weiß nicht. Das sah irre toll aus, weil da Trabis in allen Facetten, von Cabrio bis, also umgebaut als Roadster und weiß ich was alles, da auftauchte. Und das ist, ja. Die Leute das dann halt da zeigten und präsentierten auch. Und das konnte man im Fernsehen verfolgen. Also das weltgrößte und internationalste Trabi-Treffen ist dieses Jahr in Zwickau, 20. bis 22.06. Ja. Da letztes Jahr war das dritte, genau. Da hatten wir ungefähr 1500 Teilnehmer, also Trabis. Also es gibt so eine Wartefläche, also so eine Teilnehmerfläche, da können die sich alle hinstellen. Das waren 1500 und dann kamen nochmal 40.000 Besucher an dem Wochenende. Sag mal, Dennis, was schätzt du, wie viele Trabis fahren noch in Deutschland? Oh, schwer zu sagen. Ich schätze mal so 500.000 bis 800.000. So viele noch? Ja, schätze ich mal. Insgesamt wurden etwas über 3 Millionen gebaut. Und ich habe letztens irgendwo einen Bericht gelesen, da haben sie gesagt, so 650.000 her oder wie. Vorwiegend noch in den Ostländern, aber hier bei uns im Westen ab und zu tauchen da auch welche auf. Also hier in Köln kenne ich auch einige Trabis, die rumgurken. Ja, das ist auch richtig so, weil das ist ein Top-Auto. Ja, erzähle mir, warum du den Trabi so liebst. Ja, warum? Das ist vielleicht ein bisschen Nostalgie. Noch dazu, mein Opa hatte früher immer Trabi, also wenn ich in einem Auto mitgefahren bin als People, war das immer ein Trabi. Bei einer Familie gab es nur Trabis. Das hatte ja auch einen ganz hohen Wert, ne? Man musste ja auf die Autos jahrelang warten, bevor man die bekam. Wie lange ungefähr? Ja, jetzt zum Schluss so 18 Jahre ungefähr. 18 Jahre, um ein Auto zu bekommen. Dann hat das Auto natürlich einen ganz besonderen Wert, ne? Wenn man es dann bekommt. Auf jeden Fall. Also mein Opa Werner, den ich dann irgendwann geerbt habe, das war ein Baujahr 79. Also der sah aus wie neu. Also da hat man Motorraum reingeguckt, da war kein Öl, kein Dreck, keine Lackschäden, da war nichts dran an dem Auto. Der hat das auch gehäkelt, also gehätschelt und gepflegt und alles gemacht. Also der Lack sah aus wie neu, er konnte wie einen Westwagen von wegschmeißen. Ja. Nur 20 Jahre alt. Nun ist das ja ein Auto, soweit ich informiert bin, dass nicht gerade so zu den sichersten Autos zählt. Ne? Hast du dann nicht manchmal Angst, dass dann doch was Schlimmes passieren könnte, ein Unfall? Nö, also eigentlich nicht. Man muss halt aufpassen vor den etwas wilderen Fahrern. Ja. Rechtzeitig von der Straße, wenn einer entgegenkommt und so. Weil ob man nun mit 80 im Trabi gegen eine Brücke fährt oder in einem anderen Auto, wenn es einem unglücklich trifft, ne, dann ist man halt hin. Ja, wobei die neuen Autos natürlich schon mehr Sicherheit zu bieten haben. Ne? Ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hier schicker, ganz neuer Golf mit allem Schnickschnack oder weiß ich, vielleicht ein Ford oder ein Opel oder sowas, und bietet dir dieses Auto zum Tausch ein, was würdest du machen? Keine Chance. Keine Chance? Nö. Gehen wir mal höher, in ganz neuen Benz, C-Klasse. Ein 1-1er Trabi, das würde ich mir gefallen lassen, aber Mercedes oder sowas. Das geht ja nicht bloß darum, dass ich jetzt einen Mercedes habe, aber wenn er mir den Leben lang auch noch die Steuern bezahlt und die Versicherung, könnte ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ganz bisschen, so eine Sekunde oder so, und dann aber Nein sagen. Im Grunde genommen liebst du deinen Trabi und möchtest ihn noch lange noch fahren, soweit und so weit das irgendwie möglich ist. Ja, auf jeden Fall. Und da können sie auch die Steuern drauf erhöhen, wie sie wollen, mit ihrer Schadstoffsteuer. Und das kratzt mich nicht allzu dolle, weil ich bezahle jetzt das Doppelte, das sind 240 Mark. Dennis, jetzt hatten wir gerade schon angerissen, was ja nur gerne immer besprochen wird beim Thema Auto, Sex im Manta, im alten Audi 80. Wie sieht es da im Trabi aus? Kann man das da auch machen? Es geht alles. Hast du da auch gewisse Erfahrung? Oh ja. Doch. Hast du? Ja. Schöne Erfahrung? Sehr schöne Erfahrung. Ich glaube, noch interessantere Erfahrung sehe ich gerade hier auf meinem Bildschirm. Diesbezüglich hat die nächste Anruferin. Und die werde ich jetzt rannehmen und bei dir bedanke ich mich herzlich für deinen Anruf. Dennis, ja. Tschüss. Schönen Dank, tschüss. Christine, 43, stimmt das? Ja, ich bin 43 und bin auch sozusagen alter Ossi. Ja. Und möchte mich meinen Vorräten anschließen. Ja. Also Trabi-Fahrer sind die herbesten. Also die haben sonst was auf sich genommen, um bis nach Kap Arkona zu kommen, um bis nach Bulgarien in Urlaub zu fahren. Ja. Alles mit der sozusagen mit der Babkiste. Ja. Wo man sagt Rennbabbe. Oder Arbeiter-Mercedes. Mal, oder das Material. Oder überdachte Zündkerze. Ja. Oder Zwei-Sterne-Kältefach. Je nachdem, was man jetzt hier daraus gemacht hat. Es war ein eigenes Auto. Man hat lange genug drauf gewartet. Ja, das hat er gerade auch erzählt. Und halt, ich habe eine Frage. Was das Material angeht. Ist das wirklich wahr, dass das so ein Kunststoff ist? Und das war so ein Kunststoff. Kein gepresste, Blech. Ja, das war gepresste Pappe mit einer Art Kunstharz verfestigt. Mhm. Und es gab zwar einen tüchtigen Knall und einen üblen Krach, wenn man sozusagen ein Loch drin hatte, aber man konnte dann die sozusagen die Seitenwände dann kaufen, ja, im nächsten Fahrzeugladen und konnte sich das dann zum größten Teil in Heimarbeit oder, naja, selber zambasteln. Rosten Trabis auch? Rosten? Ja. Ja, wenn man ein Kombi hat, da rostet sozusagen die Heckklappe. Die Heckklappe? Da ab und zu war ein bisschen was als Blech. Ja. Ja, und wir waren jetzt heute gerade wieder von Sachsen runtergekommen nach Niederbayern. Und da haben wir noch bei jedem Trabi, ein Trabi, und da haben wir gezählt. Und je weiter man jetzt nach Bayern kommt, desto weniger wurden das. Klar. Da wurde man regelrecht traurig. Aber so Dresden, Birne die Richtung, da fahren noch so viele rum. Christine, ich hatte früher eine Ente. Kennst du die? Die kenne ich. Und da war das so üblich, dass wir Entenfahrer uns immer grüßten auf der Straße. Grüßen Trabifahrer sich auch? Ja, das ja. Das schon. Wir haben zwar jetzt kein Trabi mehr, aber in Skoda, beziehungsweise wir sind da immer noch so heimatverbunden, dass wir da huben und dass da... Und man riecht sie ja auch. Man riecht sie auch, ja. Man riecht sie, nur wenn man hinterher fährt, riecht man. Ja, man hört sie, aber man kann sie auch erkennen, ne, am Motortakt. Ne? Ja, nicht klar. Ja. Und das war aber alles nie irgendwie ausschlaggebend, wenn man wirklich ein schönes Erlebnis hatte. Und das war in, naja, sagen wir mal, in meinen früheren Jahren. Mhm. Da bin ich mit einem alten Bekannten rausgefahren. Ja, dann sind wir in so einen einsamen Wald- und Wiesenweg eingebogen. Dort kamen uns solche leuchtend grünende Augen entgegen, also Augen, oder leuchtende Punkte. Ja. Man konnte es als Augen definieren, aber da war natürlich erstmal das Herz am Kloppen, schon wegen der Aufregung und dies und das. Und eine Weile waren es bloß Schafe und keine Füchse oder Wölfe oder was. Ja. Ist in unseren Breiten nicht mehr so. Aber da war dann schon so ein gewisser Kick, war dann schon da, so von der Aufregung und von der Spannung her. Und was passierte aber dann in diesem Auto? Im Trabi, gerade vom 6 her, ja, da war das zwar ein bisschen beengt. Konnte man da die Sitze auch runterschrauben? Ja, runterklappen. Runterklappen, das ging das mit einem Hauruck und das war alles ein bisschen ruckzuck. Also man konnte sich flachlegen, auch ja, man kann sich flachlegen. Ja. Man musste bloß aufpassen, dass man sich sozusagen an der Handbremse in dem Moment oder an den verschiedenen an Gurtbefestigungen dann keine blauen Flecken holte, ja, und dass man die Handschuhablage sozusagen nie runtergetreten hat, aber die konnte man dann auch so sachte wieder einhängen. Das war alles sozusagen self-made oder wie das jetzt heute Also klug wäre es, die Handschuhablage erstmal rauszunehmen vorher, ja, und ein bisschen aufzupassen auf die Handbremse, damit die nicht drückt oder stößt oder so. Ja, aber da hat man immer was draus gemacht. Und wenn man dann im Auto war, dann ein Auto, und wenn man das so lange erwartet hatte, da hat eben nur so eine kleine Nischkeiten gar nicht gestört. Ja, also du hast gute sexuelle Erfahrungen in Sachen Trabi. Ja, nur auch gute erfahrerische sozusagen Erfahrungen, wie man so sagt, Erfahrungen. Ja, also gute Erinnerungen. Trabifahrer sind die härtesten. Die haben alles geschafft und gehen durch dick und dünn. Durch dick und dünn, von Kap Arkona bis Bulgarien. Danke dir für deinen Anruf. No, wunderbar. Tschüss. Tschüssi. Tschüss, Christine. Jetzt ist am Telefon der Peter. Und der ist 25. Ja, hallo, Domian. Peter. Hi. Hallo, grüß dich. Tja, also da meine Vorredner, die kann ich ja beispielsweise schon mal überhaupt nicht verstehen. Also diesen Trabi, also, nee, damit könntest du mich jagen. Also du findest Trabi... über Fahrrad fahren. Du findest Trabi blöd. Ja. Ich vermute mal, du kommst auch nicht aus Ostdeutschland? Nee. Aha. Nee. Nee, auch schon, das Ding ist mir zu gefährlich. Da muss man ja Angst haben, dass man beim Einparken da eventuell sein Leben verlieren könnte und... Aber ich kann schon verstehen, dass die Leute da so ranhängen, wenn sie, wie gerade der Anrufer erzählte, 18 Jahre auf so ein Auto früher gewartet haben. Ja, das ist heftig. Dass man dann schon eine besondere Beziehung auch dazu bekommt. Ja, man kann ja nichts machen. Ja, eben. Und dann aber auch gerne den Wagen hegt und pflegt. Ne? Jetzt zu deiner Geschichte. Ja, also ich verbringe äußerst viel Zeit mit meinem Auto und auch sehr gerne und auch mit Freunden, damit dieses Auto möglichst schnell durch die Gegend zu bewegen. Also du machst es scharf, das Auto, du... Nee, das ist schon scharf. Was? Ich fahre es dann höchstens noch schnell. Und was ist es denn für ein Auto? Auch ein Opel, Manta C sozusagen. Ein Calibra. Ein Calibra? Ja. Ja, das ist kommt das ist so die das die Nachfolgekategorie von Manta, ne? Ja, kann man so böse mal so sagen. Hat relativ wenig mit dem Vorgänger zu tun, ist gut motorisiert und ja, und wie gesagt, die verbringen halt gerne Zeit damit mit Kollegen dann. Also du tüftelst daran rum, dass das Ding noch schneller wird. Also nee, eigentlich nicht. Ach, das nicht? Nee, da nehme ich mir eigentlich wenig von an. Das Ding muss von Anfang an schön Leistung haben und ich benutze das nur, um damit rumzupelzen. Wie viel PS hat er? Der hat über 200. Oh, das ist natürlich hart. Nö, ist gut. Ja, 200 ist schon eine ganze Menge. Und du fährst dann auch Vollstoff auf den Autobahnen, natürlich nur da, wo man das darf, gehe ich von aus. Nee, das ist ja gerade das Ding. Eben nicht, also Autobahnen irgendwie schnell fahren, das finde ich totlangweilig. Mhm. Wenn, dann findet das bei uns eigentlich schon so eher in geschlossenen Ortschaften statt. Ach so, so einer bist du. Autorennen in geschlossenen Ortschaften. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so ganz dein Fall ist. Nee, aber erzähl mal, wie ihr das macht. Ja, es ist jetzt nicht irgendwie groß organisiert. Was weiß ich, abends, also es findet ausschließlich abends und nachts statt. Da ist also natürlich auch weniger los. Mhm. Und mit Kollegen, was weiß ich, 2 bis 10 Leute im Schnitt sind das dann und die haben halt auch so die Ambitionen, da ganz gerne mal Gas zu geben und dann... Haben alle Autos deiner Kategorie? Nicht ganz, aber der Wille ist da ähnlich schnell zu fahren. Mhm. So, und dann gibt es ein illegales Autorennen innerhalb der Ortschaft. Ja, kommt dazu, dass wir halt ziemlich flott fahren. Ja, wie habt ihr dann vorher eine Route, die ihr euch ausgedacht habt? Ja, das ist hier quasi... zwischen 2 Städten, also unserer eigenen Stadt und noch einer anderen hin und her, das ist eine 2-spurige Einbahnstraße und da kann man schon prima Gas geben. Da sind nachts auch die Ampeln ausgestellt, ein paar wenige Ampeln sind noch an, kann man dann schön Anzugfahren machen und also teilweise schon ziemlich klischeehaft. Und da können natürlich dann auch andere, ganz normale Autofahrer auch zufällig auftauchen, ne? Die ist ja, nicht, ne? Das kann dann passieren, während ihr eure Überholmanöver da veranstaltet. Ja, doch. Ja, das kann passieren. Auf welche Geschwindigkeit kommst du da? Manchmal höchstmäßig? Ja, was weiß ich, wir haben es mal drauf angelegt, da irgendwelche Rekorde aufzustellen. Das klingt jetzt vielleicht kindisch, aber was weiß ich, irgendwann kommt man mal auf so blöde Gedanken. Also es geht schon oft mal über 150 und auch deutlich drüber noch hinaus, aber jetzt nicht irgendwie ständig. Mhm. Du hast es gerade schon gemerkt, ne? An meiner Reaktion. Ja, das, mir war klar, dass du da... Es gibt ja auch so üble Sachen in Ostdeutschland, ging ja auch durch die Presse vor einigen Wochen oder Monaten, dass das immer mehr Usus in einigen Landkreisen da ist. Es ist super gefährlich. Was sagst du dazu? Du gefährdest dich und auch das Leben und Gesundheit deiner Mitfahrer. Ganz objektiv gesehen stimmt das natürlich. Ja. Und ganz objektiv gesehen, wenn man da mal drin sitzt und Gas gibt, da kriegt man echt einen Kick davon. Ja, und ganz objektiv gesehen gefährdest du natürlich auch das Leben, die Gesundheit von völlig unbeteiligten Leuten, die irgendwie dann da auftauchen auf der Straße. Ja, das sehe ich nicht ganz so. Also, wieso nicht? Wenn da jetzt ein ganz normaler Mensch vorbeifährt und nicht die Kurve bekommt, wenn ihr um die Kurve gerast kommt wie die Irren? Also wenn da irgendwelche Jungs da langsam schleichen, ist ja nicht so, dass wir die dann direkt mitgefährden oder so. Die werden dann halt auch schon unter... Naja gut, also die Gefahr ist schon da. So, dir ist objektiv alles klar, aber? Aber, ja genau, ich weiß genau, das ist gefährlich, aber vielleicht macht das auch den Reiz aus. Irgendwie, das hat schon so einen Kick, da lang zu knallen und vielleicht auch zu wissen, dass es verboten ist und was weiß ich auch... auf der Autobahn beispielsweise wirken 150 überhaupt nicht schnell. Das ergibt sich erst irgendwie in der Stadt, das Gefühl, dass man auch wirklich schnell unterwegs ist und macht halt Spaß. Mhm. Aber vieles, was Spaß allein kann ja für alle Dinge dieser Welt nun auch nicht die Begründung sein. Ne? Die Vorstellung, dass du vielleicht da im Rollstuhl endest, ist dir wurscht? Nein, die Vorstellung ist mir nicht wurscht. Also ich würde jetzt mal auch nicht sagen, dass ich irgendwie geisteskrank durch die Gegend knalle oder so. Ich bin schon der Meinung, in jeder Situation mein Auto auch im Griff zu haben. Ja, das sagen natürlich immer alle Leute, die das machen, klar. Abgesehen davon, dass es natürlich, dass ihr euch da strafbar macht, ne? Davon mal ganz abgesehen von den Gefährdungen, von denen ich gerade gesprochen habe, wenn man euch packt. Ja, das ist ja wieder noch eine andere Sache, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Ich meine, die Polizei, die kriegt das ja schon mit. Da, wenn wir da mit mehreren Autos unterwegs sind, dann kriegen die da kräftig Anrufe. Und dann sind zack, zack ein paar Streifenwagen unterwegs und die gucken dann schon mal. Vor allem jetzt, wo die diese Laserfallen haben und so, da ist das natürlich schon, muss man da ein bisschen aufpassen. Bisher seid ihr da gut durchgekommen durch diese ganzen Aktionen? Ja, vielleicht ist das auch der Grund, dass wir das noch munter weitertreiben. Mhm. Also bis jetzt ist da noch niemand zu Schaden gekommen, wie geblitzt worden. Das ist natürlich die allerbeste Garantie, dass es immer so bleibt. Ja? Was denn? Dass bisher noch niemand zu Schaden gekommen ist. Nein, das ist natürlich keine Garantie, aber das bestätigt einen natürlich ein bisschen. Das ist idiotisch, Peter, bei allem Spaß oder allem Verständnis an Spaß. Ich fahre auch ganz schnell Auto, gebe ich auch zu, auf der Autobahn, da wo man es darf. Ja, doch? Ja, wirklich, sehr gerne. Aber das ist einfach Hirn verbrannt, was ihr da macht. Es ist völlig bescheuert. Weil wirklich, ganz schlicht und simpel, weil du Leib und Leben riskierst, dein eigenes und das von anderen Leuten. Und dieses ist ein so schlagendes Argument, dass du mir da nicht kommen kannst mit Lust und Kick und so. Es ist einfach zu gefährlich. Nee, ich habe auch nicht angerufen, um dich da überzeugen, dass das... Nee, aber ich sag's dir auch so, weil... Meine Meinung und... Ja, aber ich akzeptiere das nicht. Ich akzeptiere es nicht, weil... nein, wirklich, weil ich glaube, dass sowas auch noch Überhand nimmt. Und es sind einfach viel zu viele Gefahren damit verbunden. Wenn du deinen Kick suchst, dann mach Bungee-Jumping oder irgendwelche völlig abgedrehten Sachen, die dann halt aber auch noch im Rahmen des Abgesicherten sind. Da hast du dann einen Kick auch. Aber das ist so gefährlich. Und irgendwann liegst du im Krankenhaus und wie so viele schlimme Unfallopfer. Und dann ist es zu spät. Das ist einfach vorbei. Also du kennst meine Meinung. Ich habe das jetzt gesagt. Und ja, klar. Damit lassen wir es dann auch sein. Ich hoffe, dass es sein lässt und dass dann nie was passiert. Okay, mach's gut. Peter, tschüss. Tschüss. Ciao. Hilde, 51. Ja. Hallo, Dominian, guten Morgen. Hallo. Das Erlebnis liegt allerdings schon circa 20 Jahre zurück, was ich gerne erzählen möchte, aber es ist eigentlich doch gravierend in meinem Gedächtnis geblieben. Und zwar waren wir in Amerika. Mein Mann, mein Sohn und Geschäftskollege mit dessen Gattin und auch sein Sohn. Und wir haben dann, nachdem die mit der Arbeit fertig waren, haben wir Reise gemacht, ein bisschen, und Grand Canyon angeschaut und so. Und am Abend sind wir auf der Straße gefahren. Das waren nicht die Highways und so Seitenstraßen, aber die auch ziemlich groß sind. Und wir fahren so in gewissen Abstand, sind ziemlich alleine auf der Straße. Und plötzlich merken wir oder merke ich, dass von rechts Pferde kommen. Und also das war eine ganze Herde. Und die kam von rechts rüber auf die linke Straßenseite. Wilde Pferde. Bitte? Wilde Pferde. Ja, wilde Pferde. Mhm. Wilde Pferde, das war, glaube ich, in einem Indianergebiet, da dürfen die Zäune ja nicht auf der Straße, also Seiten. Sonst normal sind ja Zäune bei der Straße. Mhm, aber da im Indianerreservat oder da in Indianergebieten darf das nicht sein. Und ich sage zu meinem Mann noch, Mensch, brems, schau, da kommen Pferde. Und also die kommen, das war wirklich eine ganze Herde. Und der Geschäftskollege ist vor uns gefahren. Und wir haben dann gesehen, dass ein Pferd drauf ist aufs Auto. Und durchs Fahren wahrscheinlich, weil der noch nicht sofort gebremst hat, ist das Pferd vorne drauf und dann auf der Seite am Holm und an der Tür vorbei. Und dann sind beide Autos gestanden. Das verwundete Pferd ist rechts wieder rein und die anderen sind alle links über die Straße. Also uns hat nicht erwischt. Das verwundete Pferd konnte noch laufen? Ja, was heißt laufen? Laufen kann man nicht mehr sagen, aber es ist jedenfalls weg auf die rechte Seite. Also nicht mit der Herde mit, sondern auf die rechte Seite. Ja. Und wir sind im Auto sitzen geblieben, wir haben so eine Schrecksekunde gehabt, oder Minuten fast, kann man sagen, und wir haben wahnsinnige Angst gehabt, dass da vorne irgendwas passiert ist. Und wir konnten einfach nicht aussteigen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt müssen wir aussteigen, wir müssen nachschauen. Mhm. Und wir steigen aus und gehen ein Stück und dann steigen die auch aus. Und da waren wir so glücklich und so froh, mhm, dass die am Leben waren, dass denen nichts passiert ist. Mhm. Aber wir haben das Auto dann auch angeschaut, oben die Kühlerhaube war eingedrückt, mhm, und der Seite, der Holm und die Tür, das war abgekratzt wie mit einem Schleifpapier von den Haaren vom Pferd. Mhm. Und wir sind dann, haben uns ein bisschen quergestellt, um reinzuleuchten in das Feld, um das Pferd zu sehen, und da haben wir gesehen, dass es da drin kauert. Dann sind wir zur Heide-Polizei gefahren, haben die Polizei geholt. Ob die das Pferd dann erschossen haben oder nicht, das, mhm, wissen wir nicht. Wir sind dann weitergefahren, mhm, wir haben das erklärt alles und haben das alles erzählt und alles gesagt. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was da für eine Schrecksekunde, ja, war. Das ich kann war mir schrecklich. Das war schrecklich. Wirklich Todesangst dann auch bekommen. Ja, ja, sagen wir jetzt nicht für uns, weil wir haben ja gemerkt, bei uns ist ja nichts und bei uns sind ja die Pferde nicht. Die sind zwischen die zwei Autos durch und vor, mhm, dem vorderen Auto. Also ein Ereignis, das auch lange zurückliegt, was aber noch so präsent auch in deinen Erinnerungen ist. Ja, Gott, ja, sei Dank ist alles, ja, gut gegangen, aber das arme Pferd muss ja dann leider glauben. Ja, das arme Pferd, ne? Tut mir natürlich leid, aber man konnte das, also wie gesagt, das konnte man echt nicht verhindern. Mhm. Dann, hoffentlich ist es dann rechtzeitig dann auch, hat es den Gnadenschuss bekommen. Ne? Ja, also wir sind zur Heide-Polizei gefahren und zu der Stelle mit der Polizei zurück, dass sie, mhm, genau finden oder sehen, wo das ist. Gell? Liebe Hilde, danke schön. Danke für deinen Anruf. Bitte, bitte. Mach's gut. Alles tschüss. Klar. Ciao. Okay, tschüss. Jetzt wird aber höchste Zeit für unsere grüne Pause. 1.36 Uhr, eine kleine Musikpause. Hier ist Einslav Domian, Talkradio vom WDR aus Köln, und heute Nacht heißt unser Thema Autogeschichten. Was ist euch in einem Auto oder wegen eines Autos schon alles passiert? Was habt ihr in einem Auto schon Ungewöhnliches erlebt? Wie wichtig ist euch das Auto oder euer Auto überhaupt? Was würdet ihr für euer Auto alles tun? 0130 2911 oder faxmäßig erreichbar sind wir unter 0130 11 51 22. Christel, 64 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ich bin das glücklichste Menschlein auf Erden. Sag bloß. Dass ich seit fast 21 Jahren meinen Führerschein habe. Ja. Und seitdem unfallfrei fahre. 21 Jahre unfallfrei gefahren. Ja, und ich habe nicht, gratuliere. Ja, danke. Ich habe nicht eher Führerschein machen können, weil ich keine Fahrschule fand, weil ich so sehr kleinwüchsig bin. Aha. Und konnte über 20 Jahre keinen Führerschein machen. Erzähl mir, damit ich mir das vorstellen kann, wie groß du bist. Ich bin jetzt inzwischen auf 1,38 geschrumpft. Ja, und da ist es sehr schwierig, in einem solchen Fall dann einen Fahrlehrer zu finden oder eine Fahrschule. Wie viele Autos ich nicht überall Probesitzen gemacht habe die ganzen Jahre. Mhm. Für mich hatte ich das schon abgeschrieben. Und dann habe ich einmal mal ein Baujahr 74, der Opel Kadett, mhm, war eine ganz kurz gebaute Lenksäule. Und da habe ich hier in der Fahrschule gefunden und da habe ich dann eine Fahrprüfung gemacht. Hast du jetzt ein speziell für dich umgebautes, ja, Auto? Ja, jedes Auto muss umgebaut werden. Mhm. Was ist da jetzt in deinem Fall genau umgebaut? Ja, ich fahre jetzt Automatik, weil, mhm, diese Kupplung kann nicht über 18 cm hinaus verlängert werden. Mhm. Und da wird das Gaspedal verlängert und die Bremse. Ja. Und das Gaspedal kann auch nicht nur nach vorne, sondern auch nach unten verlängert werden, da ich ja auch noch eine Schuhgröße 33 habe. Ach so. Ich kann ja nicht in der Luft hängen und beim Gas geben. Ne? Ja. Ist an dem Lenkrad auch irgendwas verändert worden? Am Lenkrad überhaupt nichts, wohl am Sitz. Ich muss immer neue Autos kaufen. Ich kann niemals ein gebrauchtes Auto kaufen, weil das ja vollkommen auch umgebaut werden muss. Das bedeutet für dich ja auch immer enorme Mehrkosten. Immer enorme Mehrkosten. Oder bekommst du da von irgendeiner Stelle was zugehört? Nein, von nichts. Ist dann dein privater Luxus? Mein privater Luxus. Mhm. Da habe ich ja vorhin bald einen Horror gekriegt, wie dieser Mensch da diese Raserei da macht. Mhm. Stell dir mal vor, so einer würde mir mein Auto kaputt fahren, ich wäre zumindest 6 bis 8 Wochen ohne Auto, weil ich ja nie einen Leihwagen fahren kann. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel auch noch so ein Aspekt. Das war doch wirklich noch ein Aspekt. Ja, ja, bestimmt. Ich habe bis jetzt das 5. Auto und ich habe auch schon sehr viele Schwierigkeiten gehabt, ich fahre immer meistens die Opel, weil die eben am kürzesten sind. Ich kann auch nicht hinten ohne Scheibenwischer, weil ich das auch nicht sehen kann. Ich habe meinen Sitz aufgepolstert mit so Schaumgummi und so ein bisschen und dann eben so ein Bezug drüber. Ne? Christel, wenn du für dich sagen solltest, was bedeutet für dich das Auto? Das Auto ist für mich also das Allerhöchste der Welt. Weil du damit beweglich bist? Weil ich damit beweglich bin, auch für meinen Mann. Mhm. Du glaubst es nicht, wie glücklich ich bin, wenn ich Auto fahre und hinter meinem Steuer sitze. Dann sieht man nicht, wie klein ich bin. Nur wenn ich aussteige, dann sieht man natürlich meine Größe. Ich habe mal mit einem behinderten jungen Mann gesprochen, der im Rollstuhl saß. Also er konnte aufgrund der Behinderung noch Auto fahren. Das war auch ganz kompliziert umgebaut, das Auto. Und er sagte auch für mich, das ist so ein Glück. Ja. Ich bin frei. Das bedeutet für mich Freiheit, das Auto. Er setzt sich da rein und kann dann durch die Welt düsen. War am Sonntag noch ziemlich nach Osnabrück. Und da bin ich auch so 160 mit einmal hatte ich drauf. Oh, sag ich zu meinem Mann, naja, platzt das Auto auseinander. Ja. Ist ja nicht das erste Auto auseinandergeplatzt. Ich habe ja auch noch so ein Glück, dass ich auf Montags Auto kriege, nicht? Ja. Es ist jetzt das 5., das 4. ist total kaputt geflogen auf der Autobahn bei 3800 Kilometer. Aber im Großen und Ganzen ist es immer gut gegangen mit den Autos. Zumindest es gab keine Unfälle, wie du gesagt hast. Ja, Unfälle habe ich nicht. Einmal wäre fast bei diesem sogar, da haben die mich ein bisschen geärgert von der Werkstatt, weil die mir das eine Auto zurücknehmen mussten. Ich habe natürlich geklagt über ein Automobil, bin ja auch überall im Rechtsschutz und so weiter. Und dann haben sie mich ein bisschen geärgert und hatten mir das Gaspedal zu tief gesetzt. Das sind so die Ärgereien, die man dann hat. Und dann wäre ich fast mit meinem Mann auf der Autobahn, wo mal leer war, sagt er, jetzt fahr mal, jetzt hast du 1000 Kilometer, jetzt gib mal Gas. Und da wäre uns das fast zum Verhängnis. Da habe ich nur noch zu meinem Mann gesagt, auf Wiedersehen. Dass ich bei 140 Sachen saß, das Gaspedal fest. Ich wünsche dir weitere 20 unfallfreie Jahre, liebe Christel. Alles Gute. Schön, dankeschön. Tschüss. Domian, du bist der Beste. Dankeschön, tschüss. Danke. Michael, 27. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hi. Ich bin ein Brummifahrer. Hey, das ist schön. Und du rufst gerade von unterwegs aus an? Ich rufe gerade von unterwegs an, richtig. Ich höre es. Stehst du oder fährst du? Nein, ich stehe gerade auf dem Parkplatz. Wo stehst du? In Gütersloh. In Gütersloh auf dem Parkplatz? Ja, richtig. Wir haben euch gerade alle gegrüßt, das hast du gehört. Das habe ich gehört, das ist auch der Grund, warum ich angerufen habe. Das ist sehr nett. Und ja, ich bin Lkw-Fahrer mit Herz und Seele. Mhm. Wie lange fährst du schon Lkw? Ja, jetzt bin ich 9 Jahre fahre ich Lkw. Ja. Wo und wie wo fährst du? Welche Routen fährst du? Ja, ich fahre mal Süddeutschland, Norddeutschland, also je nach Aufträgen, auch mal die ganze Woche weg. Ich wollte gerade sagen, du bist dann auch unter Umständen richtig lange auf der Straße. Ja, Bist du verheiratet? Nein, ich habe eine Freundin, die Regina, ja, die meinen Beruf akzeptiert, zum Glück. Sieht man nicht mehr oft, sagen wir mal so. Aber ist doch schwierig, ne, wenn du unter Umständen die ganze Woche weg bist und ja, das Mädel ist alleine. Ja, gut, ich sage jetzt mal, ich kenne dieses Mädel jetzt über 3 Jahre und sie hat mich so kennengelernt als Lkw-Fahrer. Mhm. Sie wusste das und sie hat es akzeptiert. Ja. Kannst du erzählen, was dir so sehr viel Spaß macht am Lkw-Fahren, am Brummifahren? Ja, erzählen. Ja, sagen wir mal, ich bin alleine für mich. Ich mache abends die Tür zu, beziehungsweise morgens und ich habe keinen im Rücken sitzen. Mhm. Nicht so, sage ich mal, wie am Fließband, dass jemand hinter dir steht. Ich fahre meinen Trott ab. Ja. Wenn ich damit fertig bin, fahre ich nach Hause. Also ich habe keinerlei Druck. Ja. Es ist ja auch so eine Welt für sich, denke ich manchmal so, wenn ich so in Autobahnraststätten die Jungs da so sehe. Sind ja meistens Männer. Es gibt auch ein paar. Ich hatte auch vor kurzem eine Frau hier in der Sendung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Eine Brummifahrerin. die fahren dann teilweise die gleichen Raststätten immer an, die kennen sich untereinander, kennen teilweise die Imbissbudenbesitzerin und so weiter. Geht's bei dir genauso? Ist das bei dir genauso? Ja, ist genauso. Hast du Situationen schon gehabt, wo du dachtest, Mensch, also irgendwo, jetzt reicht's mir mit dem Job? Ja, weil die Verkehrslage, die wird dichter. Du ärgerst dich mehr über die Pkw-Fahrer. Mhm. Irgendwann, tagsüber, wenn du fährst, hast du viel Stau, viele Baustellen. Mhm. Ist ärgerlich. Du musst irgendwo deinen Termin musst du einhalten und kommst damit nicht klar. Was ärgert dich besonders bei oder an Autofahrern? Du bist ja nun ständig mit den Autofahrern in direktem Kontakt auf der Straße. Am meisten ärgert mich an die Pkw-Fahrer, wenn ich zum Überholen ausstellen will. Mhm. Und niemand lässt dich raus. Beziehungsweise wenn du überholst und der Überholvorgang länger dauert, dass die Pkw schon hinten mit der Lichthupe am Rumantieren sind. Mhm. Dass sie dich zum Teil, weil ich schon selber lebe, über den Standstreifen überholen. Ja. Naja, also ist schon ärgerlich, ja. Pkw-Fahrer. Nimmst du, das Thema hatten wir noch gar nicht heute Nacht, nimmst du Tramper mit? Nein, nehme ich nicht mit. Gar nicht, ganz rigoros. Nein. Warum nein, nicht? Nein, Versicherungsangelegenheiten, sag ich mal so. Wenn mir was passiert, muss ich mit rechnen jeden Tag. Ist eine Sache dann, wenn ich jemanden bei habe im Auto. Mhm. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es doch eigentlich auch ein netter Zeitvertreib wäre, da du ja nur immer dann allein in dem Auto sitzt, ne? Ja, das ja, aber ich muss daran denken, immer hat mir was passiert. Mhm. Ja, und dann ist eine knifflige Angelegenheit, wenn dann jemand daneben sitzen würde. Ist klar, ja. Der jetzt zum Beispiel, sage ich mal, getötet werden würde durch einen Unfall. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich dann mit der Schuld noch leben könnte. Mhm. Ja, ja, ja. Du hörst während der Fahrt immer Radio? Ja. Immer. Das ist so dein ständiger Begleiter. Und ich hoffe, während du in Nordrhein-Westfalen bist, immer eins live. Ja, ist richtig. Ist richtig. Michael, wohin geht's heute Nacht noch weiter? Ja, ich fahre jetzt noch ins Ruhrgebiet, wo ich zu Hause bin. Und wenn alles gut klappt, liege ich um 4 Uhr dann zu Hause im Bett. Ah, das ist ja wunderbar. Bist bei der Freundin. Ja, richtig. Und die freut sich schon. Die freut sich schon. Die hört jetzt am Radio mit. Grüßen wir sehr herzlich, ne? Ja. Machen wir. Michael, alles Gute und toi toi toi, dass du immer gut durch die Straßen kommst. Ja, vielen Dank und Jürgen, mach weiter so mit deiner Sendung. Gefällt mir prima. Okay, Michael, tschö. Tschüss. Jetzt ist am Telefon, 25 Jahre alt, mit Namen Christian. Hallo. Hallo Domian. Ja. Bei mir geht's darum, weder mit dem Auto noch, sondern mehr um Krankheit, und zwar der Epilepsie. Ja. Denn man ist verpflichtet, wenn man Epileptiker ist oder nicht verpflichtet. Das ist eben das Problem. Du kriegst vom Arzt gesagt, man darf vom Gesetzgeber aus 2 Jahre kein Auto fahren. Aber keiner erhält eine Meldung, Straßenverkehrsamt, Polizei etc. Keiner kontrolliert es, ob du wirklich diese 2 Jahre auch anfallsfrei bist. Und ich finde es ungefähr unheimlich gefährlich. Moment, habe ich nicht richtig verstanden. Ab wann darf man nicht 2 Jahre fahren? Wenn du einen Anfall hattest, musst du 2 Jahre anfallsfrei sein, bis du wieder fahren darfst. Ich verstehe, also nach einem Anfall immer. Richtig. Mhm. Und das kontrolliert kein Mensch. Das kontrolliert kein Mensch. Das geht weder an Kranken, an Krankenkassen, KZ, Anmeldestellen etc. Es ist einfach so, du kannst fahren, obwohl du überhaupt diese 2 Jahre hast. Christian, ja. Jetzt warst du irgendwie weg. Du kannst also fahren, auch wenn du diese 2 Jahre nicht um hast, weil es kann keiner kontrollieren. Irgendwie, entweder ist diese Regel schwachsinnig, weil eine Regel, die man nicht kontrollieren kann, kann ohne Probleme gebrochen werden. Und gerade bei Epilepsie finde ich es unheimlich gefährlich. Bist du selbst denn betroffen? Ja, daher weiß ich es ja. Wie gehst du denn dann selbst mit dieser Regelung um? Ich selber muss sagen, dass ich am Anfang gedacht habe, egal, Regel, ne, die man Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Nur als ich merkte, dass es bei mir dann doch etwas stärker ist mit der Epilepsie und unkontrolliert ist, habe ich dann doch aufgehört zu fahren und fahre jetzt also seit 1,5 Jahren kein Auto mehr. Was wahrscheinlich in dem Fall dann auch, denke ich, das Klügere ist, ne? Ja, sicher. Weil du gefährdest dich ja nun dann auch massiv, wenn irgendwas passiert, dass du Ich sag mal, ich mache mir weniger Sorgen um mich, weil wenn ich im Auto sitze, habe ich eine Knautschzone. Ich mache mir weniger Sorgen, dann mehr Sorgen um die Fußgänger oder Radfahrer, ja, die halt. Ja. Also das ist mir ganz klar, das ist eine Gesetzeslücke, ne? Ja, eben. Oder eine da ist irgendwas nicht richtig geregelt, nicht ausreichend geregelt. Das ist Datenschutz. Ja. Und da habe ich irgendwie so, dass, also die sagen einem, man darf nicht fahren, aber auf der anderen Seite kontrollieren sie es nicht. Ja. Das ist interessant. Ist jetzt mal öffentlich geäußert. Ja. Wussten wahrscheinlich kaum irgendwelche Leute, ich auch nicht. Interessanter Aspekt. Ja. Danke für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao. Christ, nee, das war Stefan ist es jetzt. 30 Jahre, hallo. Ja, hallo Domian. Hallo. Ich sehe dich gerade im Fernsehen. Sag bloß. Ja, natürlich. Du musst gerade schreiben. Ja. Und zwar mein Thema ist Auto. Ja, das ist auch heute gefragt. Und zwar habe ich vor 4 Jahren eine ganze Autosammlung verloren durch einen Umzug. Eine Autosammlung? Ja, von Matchbox. Ach, von Matchbox aus. Ja, da war alles dabei, also Wohngespann, Pferdeanhänger, alles war alles da. Und durch den Umzug ist alles verloren gegangen. Halt, und stopp. Jetzt, erste Frage, wie viele Autos waren das? Bitte? Wie viele Autos waren das? So 200 ungefähr. 200 Autos. Und wieso sind die durch den Umzug verloren gegangen? Ja, die hatte ich in einem Karton drinne. Und die habe ich zuerst in den LKW eingeladen gehabt beim Umzug. Und der LKW-Fahrer hatte noch was davor gepackt gehabt und da war es halt durch abhanden gekommen. Ach du je. Und das war dein großes Hobby? Diese, das war mein großes Hobby und das ist es heute noch. Ist ja eine Katastrophe, wenn die 200 Autos weg sind. Ja, gut. Ich habe jetzt das Hobby wieder aufgefrischt. Mhm. Ich bin auf dem Flohmarkt regelmäßig. Da schaue ich nach billigen Ausschau. Nach billigen kleinen Autos. Ja, ja. Ich habe sogar Trabis. Ich habe alles, was ich kriegen kann. Also du sammelst im Prinzip mittlerweile alles an kleinen Autos, was du bekommst. Also nicht alles, nur von einer Marke, sondern kreuz und quer. Ja. Kreuz und quer. Warum tust du das? Leidenschaft. Ja, was ist da so schön dran, diese kleinen Autos überall zu... Ja, ich habe damals in Ostdeutschland Indianer Cowboys gehabt. Die habe ich getauscht gegen Matchbox, alles Mögliche. Mhm. Und habe von meinem Stiefvater welche bekommen gehabt und seitdem ist... Ich meine, jeder so... Mindestens jetzt vielleicht 20, 25 Jahre, ja. Und du beschäftigst dich damit dann auch ausführlich? Ja. Sitzt dann zu Hause und ordnest die Autos und spielst mit den Autos? Nein, spielen tue ich nicht. Ich tue so sortieren, ja, aufschreiben. Ich habe Zeitschriften, da mache ich Nummernschilder raus, so klein wie möglich, dass sie draufpassen. Und wo stehen die Autos? Die stehen in einem kleinen Wandregal drin. In einem Regal, so... Also so BW-Schrank. Ja, ja. Und dann... Da stehen sie auf... Vier Reihen, vier Etagen, ja, jeweils 3 Reihen hintereinander. Und das gibt dann immer so ein Gefühl der Freude, ja, wenn man da vorbeigeht und sieht die Autos da, ja, eben, mit den kleinen Nummernschildern. Ja, und noch teilweise die meisten beschriftet mit der Automarke, zum Beispiel Audi A6. Ist klar. Was für ein, gibt es ein Auto, ein kleines Auto, das du besonders gerne hättest noch, was du suchst? Ja, das was ich 1986 in West-Berlin gesehen habe, ein Wartburg als Matchbox. Ein Wartburg als Matchbox? Das war das Einzige, was ich gesehen hatte. Ich war damals 86 von der DDR weggezogen, ja, in Ungarn, und war offiziell nach West-Berlin eingereist als Tourist, als DDR-Bürger, habe aber im Ausland gelebt. Ja. Und da war ich spazieren gegangen an Kurfürstendamm, da habe ich den gesehen gehabt. Alle Leute, aber seitdem ist nichts mehr. Alle Leute wünschen dir, dass du dieses Auto findest. Und du das, ja, in dieses kleine Kästchen reinstellen kannst und dich dann erfreuen kannst. Ja, weil ich tue die ziemlich lädiert sind, tue ich renovieren, ja, aufmöbeln. Wunderbar. Und Stefan, viel Spaß bei deinem Hobby weiterhin. Ja, ich wünsche dir noch alles Gute. Danke. Ich schaue seit Januar deine Sendung regelmäßig, weil ich Kabelanschluss bekommen, ja, habe. Und vorher war es ja leider nicht möglich, ja, dich zu sehen oder zu hören. Schön. Weil in Freistaat Bayern ist das nicht so weit verbreitet. Alles Gute. Ja, gleichfalls. Tschüss, tschüss, Stefan, tschüss. Jörg, 25 Jahre. Stimmt das? Ja, richtig, ich bin dran. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Also, ich sehe gerade wie üblich die Sendung, ja, und ich kriege gerade einen Riesenhals. Ein Hals? Ja, weil ich habe gerade diesen Typen da mit seinem Calibra gehört. Ja. Und ich hatte am 6. Dezember, also am Nikolaustag 95, einen Unfall in Würzburg in der Stadt. Ich stand an der Ampel bei Rot. Und war der Letzte in der Schlange und da schiebt mich einer auf, hat 120 km/h drauf gehabt. Mhm. Und seitdem, ich bin gelernter Automechaniker, bin ich berufsunfähig. Was ist genau passiert da? Ja, also wie gesagt, ich stehe bei Rot an der Ampel. Nee, ich meine, was für eine Verletzung hattest du? Ach so, ja, ich habe schwere Hüftverletzungen gehabt und auch das Kreuz, also die Wirbelsäule völlig durcheinander gedreht. Mhm. Und seitdem kann ich halt nicht mehr lang genug stehen, weil das ist ja eigentlich ein Beruf, wo man nur steht. Das ist irreparabel. Ja, das heißt, also, du bist jetzt arbeitsunfähig in deinem jungen Alter aufgrund dieser Geschichte, weil da ein Idiot, sagen wir es, so da reingebrettert ist. Ganz genau. Und man muss dazu sagen, der war Arzt. Er war noch Arzt. Ja. Mhm. Ist die Sache schon so weit gediehen, dass du wenigstens ein bisschen Geld bekommst? Schmerzensgeld, eine Abfindung, irgendwas? Das ist geregelt worden, aber das ist also unwesentlich. Ich meine, ich kann, wie gesagt, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten. Letztendlich kann kein Geld der Welt das dann aufwiegen, ne, wenn man krank ist. Richtig. Also ich bin jetzt offiziell arbeitslos, schon seit 2 Jahren, und das ist, man kriegt einfach nichts. Wenn man da irgendwo hingeht und sagt, ja, ich kann nur so und so lange stehen hier oder irgendwas machen, dann gibt einem kein Mensch der Welt Arbeit. Das kann ich gut verstehen, dass du dann natürlich besonders zornig warst, als du vorhin den Anrufer gehört hast. Ja. Ist sehr schwer, dann solchen Leuten was zu erwidern. Ja. Ne? Vor allem, wenn der sagt, der macht das innerhalb der Orte. Also ich fahre auch gern mal schnell, also, aber dann fahre ich halt auf die Autobahn und fahre nicht durch einen Ort. Also das ist der blanke Wahnsinn. Ja, er fuhr in Orten und dann in einer Verbindung zwischen zwei Orten. Ganz das genau. Ist absolut wahnsinnig. Und also du hast deine Erfahrung damit gemacht und wolltest sagen, dass du zornig bist, wenn du so etwas noch hörst. Richtig. Ja, kann ich völlig verstehen. Ich bin deiner Meinung. Ganz klar. Alles Gute. Jo, ich danke. Tschüss. Tschüss. Frank, 30. Ja. Jawohl, ja. Hallo Frank. Aber nicht 20, 30. 30, ja, ja. Mhm. Ach, 30, war doch richtig. Ja, war ja. Richtig. Ich höre so ein bisschen schlecht hier, aber das liegt an meinem Telefon. Frank, Auto. Ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf diesen Manta. Auf den obligatorischen, klischeebehobenen Manta. Bist du's auch? Bist du auch einer? Ja, ich habe so ein Manta als Winterauto gekauft und ich habe nicht, also ich muss nicht unbedingt damit kämpfen mit dem Klischee, aber ich habe festgestellt, dass also doch unwahrscheinlich viel provoziert wird mit diesem Fahrzeug. Das heißt also, wenn ich im Straßenverkehr bin, ich werde permanent provoziert irgendwie. Inwiefern? In Anführungsstrichen kleine Rennen zu fahren, von Ampel zu Ampel oder. Wie, du wirst provoziert, kleine Rennen zu fahren? Da wird man automatisch mit provoziert. Ne? Wie wird man provoziert, kleine Rennen zu fahren? Ja, das ist vielleicht ein bisschen blöd zu erklären, aber wenn ich jetzt ein BMW neben mir habe oder so, die versuchen, mich zu reizen, um also von einer Ampel zur anderen auszufahren. Da gehören doch wirklich dann auch zwei zu, wenn du dich reizen lässt. Nein, und das ist genau das, was mir Spaß macht. Also ich an der Ampel, an der roten Ampel provoziere ich die Leute noch. Mhm. Da gebe ich noch mit Gas. Und so wie das Ding grün wird, dann lass ich so schön fahren. Die ärgern sich viel mehr als ich. Ach so, du tust so, als würdest du mitmachen, oder du machst ja genau. Mit. Ja. Also weil es ist wirklich so, dieser Manta, der ist, ich meine, ich bin froh, wenn ich nicht wieder los bin, weil ich mag Manta allgemein nicht. Nur es ist wirklich so, wenn Manta gesehen wird, es ist halt permanent, das ist ein Auto, der rast durch den Straßenverkehr und. Also du hast es dir als Winterauto gekauft, ja. Sagtest du gerade. Genau. Ja. Und hängst nun klassisch gar nicht an diesem Manta dran. Auf gar keinen Fall. War das ein Zufall, dass du den Manta gekauft hast, weil er gerade günstig da stand, oder? Ja, genau. So war es bei mir. Ja. Wie haben dein näheres Umfeld darauf reagiert? Das ist ja nun wirklich ein Hammer-Klischee, ne, mit dem Manta. Einerseits schlimm, ja. Einerseits schlimm. Ja, was heißt schlimm? Schlimm. Also ich habe diese ganzen klischeebehafteten Dinge, also sprich Money und Sportwagenfahrer und all sowas musste ich mir schon anhören, doch. Mhm. Aber das hast du weggesteckt. Das kann ich wegstecken. Was fährst du sonst? Hast du vorher für ein Auto gefahren? Ich habe einen alten Ford. Und wie kam es dazu, dass du jetzt ein Winterauto kaufst? Ja, weil mein Ford, den schone ich für die schlechte Wetterlage im Winter, also wird er nicht gefahren, nur im Sommer halt. Ach so. Weil der ist 23 Jahre alt. Also auch dann schon ein Autoliebhaber. Ich bin ein Autoliebhaber. Was ist das genau für ein Ford? Das ist ein alter Granada, ein altes Modell. Ja. Mhm. Und das ist so dein Schätzchen. Das ist mein Schätzchen. Ja. Groß, breit, stark, auch Hubraum stark, aber das nicht ausgenutzt werden muss. Nun hatten wir ja gerade ganz am Anfang unseren Original-Manta-Fahrer, der doch sehr zwiegespalten war zwischen seiner Freundin und dem Manta. Ich weiß nicht, ob du derzeit liiert bist mit irgendjemandem. Mhm. Bist du? Mhm. Nee, momentan nicht, aber nee. Das wäre für mich das Letzte, dass ich eine Frau vor mein Auto stelle. Also. Ach, das ist ja wunderbar zu hören. Mhm. Also da auch egal, auch wenn das Auto Ford Granada heißt. Ja, das wäre ganz egal. Da könnte ich auch einen Jaguar oder was weiß ich von mir aus, einen Ferrari nehmen oder sowas. Wie viel Geld hast du in den Ford schon reingepumpt? Kannst du es über den Daumen sagen? Also über den Daumen nicht. Also es sind einige Hunderter sind da schon drin, ja. Ja, wahrscheinlich mehr als Hunderter, ne? Ja, es wird nicht gezählt. Das ist ein kleines Hobby von mir. Wenn du das Ding jetzt verkaufen würdest, was für einen Wert hat das? Schon oder noch? Wenig. Weil es wird nicht als Oldtimer anerkannt. Ah ja, da musst du noch ein bisschen warten. Also in 20 Jahren kannst du damit Knete machen. Naja, 5 Jahre reichen. In 5 Jahren schon. Frank, danke für deinen Anruf. Alles Gute. Jawohl. Tschüss. Ciao. Das war die Autosendung heute vom 1 Live Talkradio, Autogeschichten. In der Technik Annette Bastian. Und wir haben morgen Nacht, wie immer, Freitag auf Samstag, ein absolut offenes Talkradio für euch, für alle eure Themen. Und wir sind um eins wieder da, hier im Radio, bei uns live, hier im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Ich freue mich auf euch. Bis morgen Nacht. Bis dahin. Ciao.